Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Heute schaue ich mit euch zusammen auf die zweite Folge des Monokultur-Podcasts, die da lautet Eifersucht. Und wie ich letztes Mal schon gesagt habe, bin ich echt gespannt. Ich habe auch nochmal in die Beschreibung reingeguckt, was wir damals geschrieben haben. Und wir haben geschrieben, wir versuchen herauszufinden, was Eifersucht auslösen kann und wie man damit umgeht. Und das finde ich spannend, weil Jeannie hat von sich selbst behauptet, dass sie noch nie wirklich Eifersucht verspürt hat. Und ich habe schon Eifersucht verspürt, aber auch noch nie in dem Maß, wie es dann später passiert ist. Und das finde ich schon ein Statement, dass wir da anderen Menschen in dem Podcast erzählen sollen, wie sie mit Eifersucht umgehen. Und das bringt mich auch gleich zu einem anderen Thema, nämlich warum ich Monokultur Revisited überhaupt mache. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass Monokultur an sich hier ein abgeschlossenes Projekt ist und man das nicht unbedingt jetzt nochmal aufwärmen sollte oder berichtigen sollte. Und ich glaube aber, dass ich das aus einer ganz anderen Perspektive sehe. Ich unterziehe dem Ganzen so ein bisschen einen Realitätscheck. Ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, wir haben damals von dem, was wir erzählt haben, eigentlich nicht so richtig eine Ahnung gehabt, zumindest von Eifersucht. Und ich will einfach mal schauen, was von dem, was wir damals so erzählt haben, stimmt eigentlich oder was konnte ich jetzt in der Realität wirklich verwenden. Und das betrifft im Moment in dem Fall nur mich. Wenn jemand mit dem Podcast so tolle Erfahrungen damit gemacht hat und daraus ganz viel gezogen hat und so, dann bin ich da sehr froh darüber, aber ich möchte da quasi noch zusätzlichen Input geben, dass es eben auch andere Wege gibt, die vielleicht nicht denen entsprechen, den Jeannie und wir gewählt haben und mit denen wir dann im Endeffekt ja gescheitert sind. Also insofern ist es eher eine zusätzliche Sichtweise darauf und nicht ein, wir haben damals alles falsch gemacht. Aber genug der Vorrede, hören wir mal rein. Herzlich willkommen bei Monokultur, dem Podcast zu alternativen Beziehungsformen und was das so mit sich bringt. Von und mit Jeannie und Flo. Das Thema der heutigen Folge ist Eifersucht. Übrigens, kleine Side-Note, selbst bei den Leuten, die da schon regelmäßig eingeschaltet haben und uns Feedback gegeben haben, die haben gesagt, dass wir in der ersten Folge wesentlich weniger Ms und Äs verwendet haben. Und das stimmt. Das wurde aber dann im Nachhinein besser. Also man wird auch besser mit der Zeit, in der man Podcast aufnimmt. Wo wir eigentlich schon beim nächsten Punkt wären. Und da geht es darum, im Englischen gibt es dafür einen Begriff und das nennt sich The Fear of Missing Out. Also ich wäre gerne dabei gewesen, aber bin es jetzt nicht und jemand anders erlebt das gerade und ich kann das gerade nicht miterleben. Das, was Jeannie da beschreibt, ist nicht Fear of Missing Out und ehrlich gesagt ist mir das jetzt erst beim Anhören gekommen, wenn ich diese Folge aufnehme und mich wundert, dass das noch niemand anderem aufgefallen ist oder zumindest, dass niemand es uns gesagt hat. The fear of missing out ist ja eben nicht gerade in der Situation neidisch zu sein, sondern es ist ja nur die Angst, etwas zu verpassen. Und es ist vor allem durch die Verbreitung von sozialen Netzwerken so, dass man ständig drauf guckt und schaut so, okay, boah, ich könnte vielleicht was verpassen. Also habe ich jetzt die Story von dieser Person schon angeguckt, weil vielleicht ist da was Wichtiges dabei. Also es ist so ein permanenter Zustand eigentlich. Deswegen hat es nur bedingt was mit Eifersucht zu tun. Eigentlich hat das gar nichts mit Eifersucht zu tun, würde ich sogar sagen. Genau, wenn sich mein Partner oder meine Partnerin mit jemandem trifft, dann kann das ja auch einfach einen Zeitkonflikt hervorrufen. So, ich hätte eigentlich Zeit, aber die Person hat sich hat vorher schon was mit jemand anderem ausgemacht und ich habe jetzt Angst, dass ich quasi zu wenig Zeit bekomme. Das richtet sich auch nicht direkt gegen die dritte Person, sondern vielleicht gegen die Entscheidung oder für die Angst, zu wenig Zeit oder Aufmerksamkeit zu bekommen? Da würde ich ehrlich gesagt widersprechen. Hier ging es jetzt darum, ob es ein Unterschied ist, ob ich eifersüchtig bin wegen jemand anderem oder ob ich eifersüchtig bin, weil eine andere Person Zeit mit jemand anderem verbringt und sie damit mir quasi klaut. Und ich war ja in genau der Situation auch. Also Jeannie und ich haben vorher fast 24 Stunden miteinander verbracht und dann hat sie Marcel kennengelernt und dann war es ja logischerweise nur noch die Hälfte, weil sie hat ja nicht zweimal 24 Stunden. Aber diese Eifersucht, die ich da verspürt habe, das war auch, würde ich auch als Eifersucht bezeichnen, weil ich das Gefühl hatte, dass mir etwas genommen wird. Also es war ja auch tatsächlich so, dass wir dann weniger Zeit miteinander verbracht haben, aber diese Ressource Zeit, die spielt ja auch einfach da mit rein, wenn man Angst hat oder einem tatsächlich etwas vorenthalten wird. Also würde ich auch sagen, dass das eine Art von Eifersucht ist. Aber ganz unabhängig davon, ob man es jetzt unter Eifersucht einkategorisiert oder nicht, ist das ja eher ein praktisches Problem. Und das wollen wir an der Stelle jetzt erstmal nicht weiter beleuchten. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich eifersüchtig war, wenn mein Partner oder meine Partnerin Sex mit anderen hatte oder anderen Sex hatte oder irgendwas Bestimmtes gemacht hat, was der oder diejenige nicht mit mir gemacht hat. Und das finde ich sehr spannend, denn bei mir hat Eifersucht fast immer was mit Sex zu tun. Zumindest kann ich mich an keine Situation erinnern, in der eine Eifersucht da war, die nur rein auf einer Zuneigung beruhte oder so. Also wenn meine Partnerin sagt so, boah, diese Person finde ich total toll oder ich habe mich in die andere Person verliebt oder so, dann war das, glaube ich, nicht, dass ich mich erinnern könnte, jemals ein Problem. Es war nur dann ein Problem, wenn die Person, wenn meine Partnerin die andere Person sexuell anziehend fand oder Sex mit ihr hatte. Dann kam, auch nicht immer, aber manchmal, Eifersucht auf. Und das war auch ziemlich spannend, dann im Nachhinein zu betrachten, weil woher kommt diese Unterscheidung zwischen sexuell und nicht sexuell? Und hat es was damit zu tun, wie ich mich definiere, also als sehr sexpositiven, sehr sexuellen Menschen oder definiere ich mich sogar über meine Sexualität? Hat es was mit Männlichkeit zu tun vielleicht? Ich glaube, da kommen wir dann ja in einer anderen Folge noch drauf, aber das ist was, das hat mir in letzter Zeit auch nochmal zusätzlich zu denken gegeben. Bei männlich und weiblich sozialisierten Menschen gibt es den Unterschied, dass Frauen eher auf tatsächliche oder eingebildete emotionale Untreue mit Eifersucht reagieren, während Männer eher auf tatsächliche oder eingebildete sexuelle Untreue mit Eifersucht reagieren. Und das passt ja genau dazu, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass man als Mann oder grundsätzlich sind alle Menschen wahrscheinlich so sozialisiert, dass sie patriarchalen Strukturen unterworfen sind. Und diese besagen eben Männern, dass sie sich sehr viel über Sexualität definieren. Und das mag erstmal total komisch klingen, weil so, was habe ich in meiner Erziehung über Sexualität mitbekommen? Erstmal nicht so viel. Also natürlich wurde ich aufgeklärt und so, aber darum geht es gerade nicht, sondern es geht darum, was Männlichkeit ausmacht und was Stärke ausmacht. Und ein großer Teil davon ist eben Sexualität. Und wenn diese Sexualität nicht mehr abhanden, also nicht mehr da ist oder vielleicht sogar nur die Gefahr besteht, dass sie nicht mehr da ist, dass quasi ich nicht der Einzige oder der Hauptstecher, jetzt mal so platt gesagt, bin, dann wird mir damit ein Teil vielleicht meiner Männlichkeit abgesprochen oder es fühlt sich so, als kommt sie abhanden. Und daher könnte vielleicht ein Teil der Eifersucht kommen, gerade bei vielen Männern. Ich habe mir da viel Gedanken dazu gemacht und ich schätze, dass es bei mir einer der größten Punkte für Eifersucht ist. Aber ich glaube, wir sind alle so geprägt. Ich bin da keine Ausnahme. Ja, spannend eigentlich, dass so ein negatives Gefühl wie Eifersucht mit Liebe gleichgesetzt wird. Weil sonst ist der andere mir ja nicht wichtig, beziehungsweise sonst ist die Beziehung nicht wichtig genug, als dass es mich kümmert. Also Jeannie meint das hier ironisch und erklärt nachher noch, warum sie das ganz anders sieht und ich auch. Aber mittlerweile kann ich diese Haltung so ein bisschen verstehen, dass man sagt, okay, macht es gar nichts mit dir, wenn deine Partnerin oder dein Partner was mit jemand anderem hat, weil es muss ja nichts Negatives mit jemandem machen, aber ich kann mich ja im Prinzip auch freuen für die andere Person. Also ich glaube, wenn jetzt meine Partnerinnen und Partner oder meine Affären jemand Neuen kennenlernen, dann macht das immer was mit mir. Und das macht auch immer was mit unserer Beziehung, da komme ich in einer anderen Folge nochmal drauf. Aber es löst immer einen Schwall von Gefühlen aus, der ist manchmal stärker und manchmal schwächer, aber es sind immer Gefühle da. Meistens ist es mit Freude, aber es kann auch sowas wie Unsicherheit sein oder so ein Hinterfragen der anderen Person, so hatte ich dich gar nicht eingeschätzt. Ich glaube, dann, wenn es wirklich gar nichts macht mit jemandem, dann könnte man schon davon ausgehen, so okay, bin ich dir wichtig oder inwiefern bin ich eigentlich Teil deines Lebens? Das würde ich mich schon fragen. Und nur weil die meisten Menschen, zumindest die in einer monogamen Gesellschaft aufgewachsen sind, sich gar kein anderes Gefühl vorstellen können als Eifersucht, wenn deren Partner oder Partnerin was mit jemand anderem hat, heißt das nicht, dass es ja nicht auch sowas wie Mitfreude geben könnte. Aber ich bin der Meinung, es macht schon meistens bis immer etwas mit jemandem, wenn der oder die Partnerin was mit jemand anderem anfängt. Es ist ja auch oft mit diesem Grundgedanken verbunden, die andere Person haben zu wollen. Also ich möchte dich ganz für mich allein haben. Das ist, glaube ich, die erste Stelle am Podcast, die ich wirklich gefährlich finde, weil sie Eifersucht zu sowas sehr, sehr Negativem abstempelt. Mir ist es aufgefallen, als ich selbst so eifersüchtig war in der Situation mit Genie, dass ich immer dran gedacht habe, so okay, will ich jetzt Genie gerade einengen? Also jedes Mal, wenn ich diese Eifersucht verspürt habe, habe ich sofort eine negative Konnotation gehabt und habe mich selbst dafür verurteilt. Und das hat quasi die Bearbeitung dieser Eifersucht schwierig bis unmöglich gemacht. Genau, ja, weil es immer so ist, dass man irgendwann Leuten begegnet, die man attraktiv findet. Da habe ich sehr stark von mir selbst gesprochen und ich glaube jetzt, viele von euch kennen das, dass man immer mal wieder Leuten begegnet, die man eigentlich ganz attraktiv findet. Aber ich glaube, es gibt auch eine Menge Menschen, die sagen so, nee, ich finde eigentlich niemanden attraktiv außer meine Partnerschaft. Vor allem, wenn man irgendwann älter wird und mehr gesettelt. Ich glaube, es ist falsch, allen Menschen abzusprechen, dass sie nur eine Person ihr ganzes Leben lang attraktiv finden können. Ich glaube, das ist durchaus möglich. Ich bin so nicht und ich glaube, eine ganze Menge von euch sind auch nicht so. Aber ich bin der Meinung, dass es doch Menschen geben kann, bei denen das so ist. Ich habe vor längerer Zeit eine Umfrage gelesen in so einem Sexforum und da ging es darum, was ist eigentlich Untreue? Und das fand ich ganz spannend, weil da gab es verschiedene Antwortmöglichkeiten und da haben ein ziemlich hoher Prozentsatz für mein Empfinden angeklickt, dass für sie Untreue ist, wenn der Partner oder die Partnerin einem anderen Menschen einen Kuss-Smiley bei WhatsApp oder anderen Messengern schickt. Okay. Und da dachte ich nur, krass, was ist das eigentlich für ein Bild von Beziehungen, die man da hat? Also als ich da jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht habe, über diese Umfrage, dachte ich, es ist ja total vom Kontext abhängig, was ich darüber denke. Also wenn ich einer guten Freundin einen Kuss-Smiley schicke, dann ist das wahrscheinlich für Partnerinnen von mir überhaupt nicht bedrohlich. Wenn ich aber jemandem einen Kuss-Smiley schicke, der oder die mich schon die ganze Zeit angräbt und auf den oder die ich auch ein Auge geworfen hat und meine Partnerin das vielleicht weiß, dann kann sich die Situation ja ganz anders darstellen. Und dann kann der oder die Partnerin durchaus eifersüchtig sein. Also es kommt ja immer stark auf den Kontext an. Teilweise ja sogar schon sehr viel weniger. Also wenn ich mir eine Situation vorstelle, zum Beispiel an der Kinokasse und da ist eine Frau, die Tickets verkauft und ein Pärchen geht hin und er redet mit ihr, auch da kann schon seine Partnerin danach sagen, oh, die hast du jetzt aber lange angeguckt oder so. Oder hast du mit ihr geflirtet? Also solche Situationen reichen manchmal schon aus. Und die Frage ist, warum reichen die aus? Auch da kommt es wieder auf den Kontext an. Also nicht, dass ich eifersüchtig wäre, wenn meine Partnerin einen kurzen Flirt mit jemandem an der Kinokasse hat. Aber ich glaube, wenn man danach drüber sprechen kann, sowas wie, oh, den fandest du aber hot jetzt. Und meine Partnerin würde dann sagen, oh, ja, der war schon geil. Und ich das Gefühl habe, dass wir immer noch ein Team sind, dann kann das eher sogar so ein Vertrauen bilden. Dass man sagt so, okay, wow, ich bin so ein bisschen dein Wingman. Ich unterstütze dich in dem Flirten oder auch wenn man gemeinsam auf einer Party ist und merkt so, okay, meine Partnerin findet den anderen Typen da total heiß und ich unterstütze sie jetzt dabei, dann kann das total vertrauensbildend sein. Auf der anderen Seite aber, und ich glaube, da geht es wieder sehr stark um Zugehörigkeit oder darum, ein Team zu sein, wenn die Partnerin mit dem Mann an der Kinokasse offensichtlich flirtet und danach aber sagt so, oh nee, ich fand den geil, aber nee, lass mal so, mich quasi da gar nicht mit einbindet, dann ist es, glaube ich, nochmal ganz anders für mich. Oder auch wenn man die Situation auf einer Party betrachtet, dass meine Partnerin sich an jemanden ranschmeißt, aber von mir in der Hinsicht gar nichts wissen will, sodass wir jetzt in dem Fall gar kein Team mehr sind, also das quasi komplett trennt. Ich glaube, dann wäre ich auch mehr eifersüchtig. Ich glaube, mir geht es bei Eifersucht viel darum, ob ich mit einbezogen werde. Und deswegen war ich auch nie eifersüchtig, wenn Menschen Sex hatten und ich dabei war. Ich war aber eifersüchtig dann, wenn ich sie nur gehört habe, wenn quasi die Tür zu war. Denn dann war ich nicht dabei. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde nicht sagen, dass es ein Kompromiss ist, sondern dass es dass man dadurch unauthentisch wird, wenn man immer sich, bevor man etwas tut, überlegt, ob das beim Partner eine Eifersucht auslösen könnte. Vor allem, wenn es so weit geht, dass ich mich fragen muss, ob ich Freunde treffen darf oder meine Familie. Ich fand es gerade super spannend, dass ich diese Unsicherheit oder dieses Unauthentischsein schon in der zweiten Folge angesprochen habe, weil da geht es nicht nur um Eifersucht. Grundsätzlich ist es sowas, ich nenne es immer die Schere im Kopf. Wenn ich in einer Beziehung anfange, mich selbst zu fragen, ist das okay, was ich gerade mache? Ist das okay, wenn ich das und das sage? Ist das okay oder könnte meine Partnerin das stören? Dann bin ich schon an einem Punkt, der echt kritisch ist. Ich glaube, das ist noch was für eine andere Folge. Das besprechen wir sicherlich auch nochmal. Aber dieses sich selbst einschränken, das ist, glaube ich, ein echtes Problem in Beziehungen. Und da war ich auch mal, und zwar sehr, sehr stark. Triff dich nicht mit der Person, dann entsteht der anderen Person ja so eine Schere im Kopf, so ich möchte das gerne, aber ich sollte es ja nicht wollen. Ich glaube, das ist die richtige Ausdruck. Ich sollte es nicht wollen, weil das meine Partnerin oder mein Partner verletzt. Aber ich möchte es ja trotzdem. Ach spannend, genau da sage ich es ja auch nochmal. Ich sollte es nicht wollen, aber ich will es trotzdem. Und deswegen verurteile ich mich selbst. Genauso, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas nicht sagen. So, warum möchte ich das dann überhaupt sagen? Und schwupps, ist die Schuld schon wieder bei mir. Also das ist ganz schwierig in Beziehungen. Aber darauf gehen wir sicherlich in einer anderen Folge nochmal ein. Wo wir gerade schon bei Authentizität waren. Um sowas anzusprechen, muss man überhaupt erstmal authentisch miteinander umgehen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein großer Auslöser für Eifersucht, dass wenn ich mir nicht sicher bin, dass mein Partner oder meine Partnerin immer authentisch und ehrlich zu mir sind, dann entsteht da ja auch wieder so eine Bedrohung, so eine Ungewisse. Und ich weiß nicht, meint er das jetzt genau, was ich sage? Das ist ganz witzig, dass Jeannie das hier anspricht, schon in der zweiten Folge, weil das ist genau das, was unsere Beziehung auch passiert ist. Nicht sowas wie, okay, wir lieben uns nicht mehr oder ich glaube dir nicht mehr, dass du mich liebst, sondern eher sowas wie, ich glaube dir nicht mehr, dass du es gut mit mir meinst. Wenn ich von der Therapie nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ich habe voll die Erkenntnis gehabt, das und das ist an unserer Beziehung nicht gut, dann hat Jeannie es als Angriff gesehen und das hat dazu geführt, dass ich das irgendwann nicht mehr gesagt habe. Also ich unauthentisch geworden bin und Jeannie dann natürlich auch gedacht hat, ich rede nicht mehr mit ihr, weil ich natürlich keinen Bock hatte, jedes Mal angemotzt zu werden. Also ihr seht, in sowas kommt man ziemlich schnell und selbst die Leute, die so einen Podcast über sowas machen, sind davor nicht sicher. Wenn ich das Gefühl habe, mein Partner hat vielleicht nicht mehr so viel Lust mit mir zu schlafen, schläft aber mit Partner in zwei immer noch regelmäßig, dann löst es ja einerseits sehr starke Unsicherheit bei den meisten wahrscheinlich aus und andererseits auch Eifersucht und vielleicht spielt da auch mangelndes Vertrauen mit, dass wenn der andere nicht kommuniziert, warum schläft er nicht mehr mit mir, aber mit der anderen und ich es auch nicht anspreche in dem Moment. Das ist ja eine riesen Unsicherheit, die da im Raum steht und schafft schafft auf jeden Fall kein Vertrauen, sondern das bröckelt dann, glaube ich, so langsam dahin. Das ist echt krass, wie viel von unserer späteren Beziehung wir quasi in der zweiten Folge unseres Podcasts schon beschrieben haben, weil im Prinzip war es genau so. Jeannie hat mit der anderen Person, Marcel, mehr geschlafen als mit mir, ich habe gesagt, okay, ich spüre dabei eine Eifersucht, ich fühle mich da zurückgesetzt und Jeannie hat zuerst gesagt, nee, es stimmt nicht, sie hat halt gesagt, nee, das ist falsch, faktisch, was es nicht war. Und ich habe mich natürlich schlecht gefühlt, weil mir das wichtig war. Weil warum sollte mir das wichtig sein? Natürlich, definiere ich mich nicht über Sex, natürlich nicht. Aber da sind wir wieder bei dieser Männlichkeit. Wahrscheinlich habe ich es implizit doch getan und genau deswegen hat es wehgetan. Und dass ich das aber angesprochen habe, hat es eigentlich nur schlimmer gemacht, weil das hat diesen Erwartungsdruck dann wieder gesteigert. Und das kenne ich ja auch. So einen Erwartungsdruck, wenn man sagt so, boah, ich würde gerne mehr Sex mit dir haben, das macht eigentlich weniger Lust auf Sex. Und dafür gibt es, glaube ich, einfach keine allgemeingültige Lösung. Eine befreundete Psychotherapeutin hat mal gesagt, SexualtherapeutInnen machen das so, die empfehlen Paaren für eine bestimmte Zeit abzumachen, nicht miteinander zu schlafen. Also zum Beispiel für 8 Wochen sagen sie, wir machen jetzt aus, dass wir keinen Sex haben. Und dann machen die das 8 Wochen, ziehen das durch, selbst wenn sie mal Lust haben sollten und danach normalisiert sich das wieder. Habe ich jetzt zwar noch nie gemacht, aber kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Dann anstatt den Partner oder die Partnerin zu fragen, wird dann die beste Freundin angerufen und gefragt, du, er hat mir dies und jenes geschrieben, was könnte das bedeuten? Und dann wird versucht, das zu analysieren und zu gucken, was steckt da eigentlich hinter, was sich ja völlig einfach lösen würde, indem man es einfach in der Beziehung anspricht. Genau, indem man es einfach fragt, in dem Fall. Genau, was steckt dahinter? Was fühlst du? Ich glaube, was fühlst du, ist eine Frage, die viel zu wenig gestellt wird, auch im Kontext von Eifersucht, denn die Frage, was fühlst du, wird klar zu wenig gestellt. Ich finde, die sollte viel häufiger gestellt werden. Ich ersetze auch immer die Frage, wie geht's dir, so diese Floskel mit, wie fühlst du dich oder was fühlst du gerade, weil das bringt die Menschen ein bisschen mehr zum Nachdenken. Und ich merke aber dabei, dass viele Leute damit erstmal total überfordert sind, weil sie selber gar nicht achtsam ihre Gefühle beobachten können und das gar nicht sagen können, was sie wirklich dabei fühlen. Deswegen finde ich das Beispiel mit, ich frage lieber die Freundin, wie ich diese Nachricht interpretieren soll, gar nicht so abwegig. Weil wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin frage, so wie war das gemeint, vielleicht wissen die das selber gar nicht erstmal. Also es kann durchaus Situationen geben, in denen eine dritte Meinung sehr, sehr wertvoll ist. Mein Partner oder meine Partnerin datet nur, wenn ich auch gleichzeitig date. Um einfach das Gefühl nicht zu haben, gerade was zu verpassen oder gerade mich damit auseinandersetzen zu müssen, was mein Partner gerade macht oder das Gefühl aushalten zu müssen, sondern vielleicht so ein bisschen eine Ablenkung davon und gleichzeitig auch, vielleicht spielt da auch so ein Ding von Gleichwertigkeit. Also wenn mein Partner datet und ich date, dann sind wir auf einem Level und dann braucht keiner eifersüchtig sein, weil der eine hat nicht mehr als der andere. Da geht es vielleicht auch wieder ein bisschen um Neid. Das finde ich ganz klug, was Jeannie da gesagt hat, dass es da auch um Neid geht. Also zu sagen, okay, wenn mein Partner oder meine Partnerin gerade datet, dann date ich auch. Aber nicht nur. Ich glaube, vor allem, es geht um Ablenkung auch. Dass ich dieses Gefühl einfach nicht so stark spüre, wie wenn ich zum Beispiel was mit FreundInnen unternehme oder auf einer Achterbahn bin. Im Gegensatz dazu, wenn mein Partner oder meine Partnerin datet und ich alleine zu Hause bin. Aber abgesehen davon setzt man sich ja dann in den Gefühlen auch einfach nicht aus. Das heißt, man lernt sich selbst gar nicht kennen, woher das dann kommen würde. Und es ist natürlich total schwierig, sich mit Gefühlen auszusetzen, weil das kann sehr, sehr leidvoll sein, aber es kann jemanden auch sehr viel weiterbringen. Und das ist die zweite Stelle, die ich nicht unproblematisch finde in diesem Podcast oder in dieser Folge. Weil natürlich kann man sich Gefühlen aussetzen und man sollte das auch von Zeit zu Zeit, aber man muss es nicht herausfordern. Also wenn ich merke, mir geht es mit meinem Partner, mit unserer offenen Beziehung, mit unserer Polyamorie gut, dann, wenn ich mich selbst beschäftige, dann verspüre ich weniger Eifersucht. Warum soll ich das nicht tun? Warum muss ich denn so perfekt sein und gar keine Eifersucht verspüren oder meine Eifersucht vollständig unter Kontrolle haben, auch dann, wenn ich alleine bin oder dann, wenn ich keine Kompensatoren für die Eifersucht habe. Also ich kann es mir doch leicht machen. Und ich glaube, dieser Glaube daran, dass man nur dann wirklich gut mit Eifersucht umgehen kann, wenn man sich ihr aussetzt, das halte ich für ziemlich gefährlich. Und das ist, glaube ich, auch einer dieser Glaubenssätze, der mich im Endeffekt mit in die Scheiße geritten hat. Ich glaube, solche Situationen wirken auch viel bedrohlicher, bevor man sie überhaupt erlebt hat. Also meistens habe ich zumindest so erlebt. Das stimmt nicht unbedingt. Ich habe das sowohl selbst erlebt als auch von anderen Menschen gehört, dass sie eine Situation zum Beispiel in der ihr Partner oder ihre Partnerin auf einem Date war, sich vorher vorgestellt haben, so, boah, okay, das wird nicht leicht, das wird schon schwer für mich. Und als sie dann in der Realität, in dieser Situation waren, war es die Hölle. Also es war noch schlimmer. Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Es gibt da kein Patentrezept dafür oder nicht die Richtung, in die das immer geht, sondern es kann in beide Richtungen ausschlagen, das Pendel. Dann gibt es so Situationen wie, man verbringt gerade Zeit miteinander und Person 3 ruft an und sagt, mir geht's jetzt gerade schlecht, komm nach Hause oder ich möchte, dass du früher kommst. Dann bin ich ja gar nicht damit integriert eigentlich in das Problem. Also ich gehöre ja nicht dazu, aber irgendwie ja schon. Und ich bin dann davon von Eifersucht betroffen, obwohl ich eigentlich nicht betroffen bin. Und das finde ich ganz spannend, wie geht man eigentlich damit um? Und wie fühlen sich alle Beteiligten in dieser Situation? Doch, du bist betroffen und doch, du bist involviert in diese Situation, weil ohne dich, in dem Fall Genie, als dritte Person, gäbe es diese Situation ja gar nicht. Also von daher kann man sich aus der Situation nicht so leicht rausreden. Und ich glaube, es kam nicht so wirklich raus, dass es um eine konkrete Situation ging hier. Dass meine Ex-Freundin mich da quasi angerufen hat, während ich mit Genie gedatet habe oder ein Date hatte. Und Genie sagt hier am Schluss so schön, ja, wie fühlen sich alle dabei? In der Retrospektive ist mir aufgefallen, dass Genie sich überhaupt keinen Kopf darum gemacht hat, wie sich die andere Person dabei fühlt. Und ja, das kann man jetzt im Nachhinein bewerten, wie man will, aber das ist ein Gefühl, was ganz stark bei mir durchkommt, dass sie hier quasi das gesagt hat, aber damals ganz anders gemacht hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich da gefühlt habe. Nicht eifersüchtig auf jeden Fall, aber es war eher so ein Gefühl von schade, dass es jetzt so abrupt endet. Und ich hatte sehr viel Mitgefühl für dich, dass du in so einer schwierigen Situation warst, dich da jetzt irgendwie entscheiden zu müssen. Und gleichzeitig, natürlich fand ich es traurig, dass du dann relativ schnell gefahren bist. Aber genauso wenig wäre unsere Zeit ja noch, die wäre ja auch nicht mehr unbelastet gewesen, wenn wir sie weiter miteinander verbracht hätten. Ich habe mir gerade vorgestellt, was ich in der Situation gebraucht hätte oder was ich mir gewünscht hätte, wenn ich an der Stelle der Person gewesen wäre, die mich angerufen hat, also meine Ex-Freundin. Und ich glaube, in dem Fall hätte mir sehr viel geholfen, wenn Genie auch zu mir gesagt hätte, also die Person, die mein Partner oder meine Partnerin gerade datet, auch zu mir gesagt hätte, so hey, ich verstehe dich. Ich fühle mit dir. Das ist in dem Fall gar nicht passiert und ich weiß auch gar nicht, ob es meiner Ex-Freundin damals geholfen hätte. Aber mir hilft sowas immer sehr stark, wenn sich nicht nur meine Partnerin in mich reinversetzen kann, sondern auch die Person, die meine Partnerin trifft. Ich glaube, wenn man authentisch zueinander ist, dann wird der Partner oder die Partnerin das auch verstehen, zu sagen, hey, ich rufe dich jetzt mal an, ich weiß, du bist gerade im Date und so, aber hast du einfach mal 5 Minuten Zeit für mich, das fände ich total cool. Und dann kann man darüber mal sprechen. Also das ist, glaube ich, was, da sollte man vielleicht, das sollte man vielleicht hinnehmen, auch wenn man in einem Date ist, zu sagen, hey, okay, ich brauche mal kurz 5 Minuten, lass mich mal. Um das vielleicht irgendwie ein bisschen zu besprechen oder einfach zu sagen, so, ich brauche mal kurz, dass du mich sagst, dass du mich liebst oder dass du mich in den Arm nimmst oder sowas. Ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich der Mensch bin, der das gerne sehr stark trennt. Also wenn ich mit einer Person Zeit verbringe, dann möchte ich auch mit dieser einen Person Zeit verbringen und nicht, dass die Person die ganze Zeit am Handy ist. Aber auf der anderen Seite bin ich selbst so, dass ich mich, wenn ich ein Date habe und weiß, ich habe noch eine Partnerin oder einen Partner, dann gucke ich währenddessen mal aufs Handy. Ich bin nicht die ganze Zeit auf dem Handy oder so, aber jeder Mensch geht mal irgendwie, die andere Person geht mal aufs Klo oder so oder man hat mal eine Minute und guckt mal kurz drauf und erkundigt sich einfach mal so ein bisschen so, okay, wie läuft das gerade? Das heißt nicht, dass ich nicht präsent bei der anderen Person bin, die ich gerade date, sondern das heißt nur, dass ich meine Partnerin oder meinen Partner nicht vergesse. Und das wünsche ich mir tatsächlich auch von Partnerschaften. Ich kann aber auch verstehen, dass es Leute gibt, die das gar nicht machen, die sagen, okay, wenn ich auf dem Date bin, dann mache ich mein Handy aus, dann bin ich nur bei dieser Person. Gibt's auch, ist eben nicht mein Modell. Ich glaube, das ist so ein Ding von, alle wissen, dass alle einander wichtig sind. Und dann ist es auch okay, wenn du zum Beispiel, wenn wir ein Date miteinander haben, kurz mit einer anderen Partnerin telefonierst, weil es der nicht so gut geht oder weil sie gerade irgendwie Angst hat und hören möchte, dass du ihr wichtig bist. Und ich glaube, wenn da so eine offene Haltung herrscht, dann kann man viel besser mit solchen Gefühlen umgehen, die ja manchmal einfach aufploppen. Gini beschreibt hier gerade so das ideale Beziehungsmodell, also zumindest das ideale Modell, in dem ich mich nicht eifersüchtig fühlen würde und in dem ich mich, glaube ich, auch bis jetzt nicht eifersüchtig gefühlt habe. Denn wenn ich überlege, in den Situationen, in denen ich mich nicht eifersüchtig gefühlt habe, in allen, war es so, dass der andere Typ, es war immer ein Mann, bei dem hatte ich immer das Gefühl, dass die sich auch um mich kümmern, dass die auch an mich denken und dass ich ihnen nicht egal bin. Anders war es, wenn ich eifersüchtig war, dann war es nämlich häufig so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin dem anderen Mann gerade egal. Also ich glaube, dass es zumindest bei mir, es muss nicht bei allen so sein, aber bei mir ist es ziemlich gut, so über Eifersucht zu denken, dass ich quasi in dieser Gruppe inkludiert bin und nicht ausgeschlossen bin, weil ein Mensch, in dem Fall ein Mann, mein Verhältnis zu Männern ist ja sowieso problematisch, ein Mann quasi sagt, so, Flo ist mir egal. Das triggert, glaube ich, sehr stark Eifersucht bei mir. Das ist ja auch so ein Ding, wenn Beziehungen sehr stark reglementiert sind, damit eben keine Eifersucht aufkommt, dass einfach die Sachen vermieden werden, die Eifersucht auslösen könnten. Und das ist halt genau nicht der Weg, in dem man, wie man mit Eifersucht langfristig umgeht. Doch, ich glaube, es kann durchaus ein Weg sein, wie man mit Eifersucht langfristig umgeht, indem man sie nicht ständig vermeidet, natürlich nicht, aber indem man auch sagt, ich setze mich nicht Eifersucht aus, die mir Leid zufügt. Und wenn ich sage, ich habe das herausgefunden, dass meine Grenze dort ist und quasi diese Situation in mir Eifersucht auch langfristig und dauerhaft und immer wieder, also ich habe versucht, das auszuhalten, aber es tut immer wieder weh. Das heißt, diese Situation möchte ich nicht haben. Und das ist durchaus eine Möglichkeit, mit Eifersucht umzugehen. Das ist völlig legitim. Und ich glaube, es ist ja auch das Natürlichste, was man so machen kann, zu sagen, ich möchte nicht leiden. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe in der Zeit nach dem Podcast, zu sagen, ich muss nicht perfekt sein, nicht dieser perfekte, eifersuchtsfreie Mensch. Ich darf es mir leicht machen. Und leicht machen, um jetzt da einmal den Übergang zu schaffen, leicht machen tue ich es mir auch mit dem Aufnehmen von diesen Folgen. Ich mache das nämlich immer dann, wenn ich Lust habe. Ich habe ja gesagt, ich habe schon ein paar vorproduziert, aber sie werden jeden Sonntagmorgen rausgehauen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und da es, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 48 Folgen oder so von Monokultur gibt's, wird das Ganze ungefähr ein Jahr dauern und dann ist dieser Podcast auch Geschichte, denn ich werde zu jeder Monokulturfolge eine kommentierte Folge machen. Und mich würde vor allem interessieren, was ihr zur ersten richtigen Monokulturfolge, also zu dieser hier, zu Eifersucht, zu sagen habt, ob die Sachen, die Jeannie und ich dort gesagt haben, ob die für euch so zugetroffen haben oder ob die euch geholfen haben, vor allem mit Eifersucht umzugehen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Stay tuned und bis dahin.